Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Let's be open, let's be free. Your empty body next to me. Now bring your mind home and you'll see. Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ossendorf. Das ist mehr Abwechslung. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like Schlagerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. I'm not. Hallo, hier ist Sven Sandbote aus dem Radio Kiepenkerl-Team. Mit mir kommen Sie am Samstag gut gelaunt und bestens informiert in Ihr Wochenende. Endlich Wochenende! Schalten Sie ein, ich begleite Sie am Samstagvormittag beim großen Wochenendeinkauf. Dazu gibt's die interessantesten Veranstaltungstipps und natürlich die größten Hits der 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Das ist Radio Kiepenkerl. Mehr Kreis Coesfeld, mehr Musik, mehr Wochenende. Ich freue mich auf Sie morgen hier bei Radio Kiepenkerl. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a death OJ. Everybody go, hotel, motel, Holiday Inn. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm not the G. We'll be right back. Lost in the heat of it all. das perfekte Wochenendfeeling. Wir spielen die Hits im besten Mix. Radio Kiepenkern.